Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Mädchen, hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bringt euch milde Gaben, sollt euch dran erlaben. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Hell erglühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich, frommes Kind, wie selig. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling.